der Fritz ein Frau hat zum großen Schoben. Ohne Kammer, nein, Kalob und hine Kammer, aus Kalob. Unser Väter Fritz ein Frau hat zum großen Schoben. Ohne Kammer, nein, Kalob und hine Kammer, aus Kalob. Redjur mit der Trinen Spaje, wann die Mädchen mutig sein und du sich versorgen. Hinnen Redjur von und Redjur mit der Trinen Spaje, wann die Mädchen mutig sein und du sich versorgen. Hei da, hei da, guck mal die Mädchen sei ganz lustig und mutig. Der Liege der 80 Grad, so, das ist ganz modig, das ist wie die Mädchen, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, da. Unser Knecht und eine Knecht, die denken, die Hände die längste, springen durch den Trott vorbei und mager wie die Hengste. Unser Knecht und eine Knecht, die denken, die Hände die längste, springen durch den Trott vorbei und mager wie die Hengste.